The sad thing is, if the field is not plowed, nothing will grow. Das Traurige ist aber, wenn der Acker nicht gepflügt wird, wächst auch nichts. So, plowing is part of being God's field. Pflügen bedeutet also, Teil von Gottes Feld zu sein. Mein Freund. Just move into my house and you will realize there's plenty of plowing going on here. Zieh einfach in mein Haus und du wirst erkennen, dass hier viel gepflügt wird. We all live together with many different understandings, different people, different ideas and backgrounds. Wir leben alle zusammen, aber es gibt viele unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Ideen und Lebenshintergründe. And then you realize that your life is turned upside down. Dann erkennst du, dass dein Leben auf den Kopf gestellt wird. Yet we have to remain together. Und doch müssen wir zusammenbleiben. It's healthy to be plowed. Es ist heilsam, gepflügt zu werden. And then God plants, God waters, God prunes. Und dann pflanzt, bewässert und bearbeitet Gott. But then together the fruit of God is growing within us. Dann wächst die Frucht Gottes gemeinsam in uns. Deus cresce no nosso meio. Think about it. Denk darüber nach. A field that's not plowed, planted, watered and pruned. Wenn der Acker nicht gepflügt, gepflanzt, bewässert und bearbeitet wird. Plantado, regado e podado. What's gonna happen? Was passiert dann? It's just gonna be a field of wheat. Es wird einfach ein Feld voller Unkraut sein. That's like worthless. Das ist doch wertlos. But think about another aspect. Betrachte aber auch einen anderen Aspekt. The field, the truth is, everything works towards the harvest. Die Wahrheit ist, dass auf dem Feld alles auf die Ernte abzielt. Para a colheita. If we understand that we are God's field, we realize that God is using us so that he can have a great harvest. Wenn wir verstehen, dass wir Gottes Feld sind, erkennen wir, dass Gott uns gebraucht, damit er eine große Ernte einfahren kann. God will not bring his harvest to an individual, isolated man of God. Gott wird diese Ernte nicht durch einen einzelnen isolierten Mann Gottes einbringen. He's bringing it in through people walking shoulder on shoulder, knowing we belong to each other and because we belong to him. Er bringt sie durch Menschen ein, die Schulter an Schulter gehen, weil sie wissen, wir gehören zusammen und wir gehören ihm. Do outro para trazermos essa colheita. So understand, you're part of the field. Begreife also, du bist ein Teil des Feldes. Don't live your individual, self-focused, self-centered Christian life. Lebe nicht ein individuelles, selbstbezogenes, egozentrisches Christenleben. Makes little sense. Das macht wenig Sinn. We have two more. Wir haben zwei weitere. The bride of Christ. Die Braut Christi. You know, of course, the Greek word, it literally means bride. Natürlich bedeutet das griechische Wort wörtlich Braut. Look at Acts chapter 9, verse 4. Schau Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 4 an. Actually, some Greek would actually say that it actually means wife. Eigentlich meinen manche Griechen, es bedeutet Ehefrau. Die palavra noiva tem sentido de esposa. Look at Acts 9, verse 4, it says, then he fell to the ground and he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Schau Apostelgeschichte 9, Vers 4 an. Dann fiel er auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? And he said, who are you, Lord? Und er fragte, wer bist du, Herr? The Lord said, I'm Jesus whom you are persecuting. Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Hang on. Moment mal. Paul was persecuting the church and Jesus said he was persecuting him. Paulus verfolgte die Gemeinde und Jesus sagte, dass er ihn verfolgte. Do you know what Paul says? Weißt du, was Paulus sagte? When Paul talks about marriage, he says, I will tell you a secret. Wenn Paulus über die Ehe redet, sagt er, ich verrate euch ein Geheimnis. A mystery. Ein Geheimnis. The two become one flesh. Die beiden werden ein Fleisch. See, if you persecute me, you're persecuting Debbie. But we're one flesh. Wenn du mich verfolgst, verfolgst du auch Debbie. Wir sind ein Fleisch. Jesus and the church are one flesh, husband and wife. Jesus und die Gemeinde sind ein Fleisch, Mann und Frau. Look how beautiful Paul expresses this in Ephesians chapter 5. Schau dir an, wie schön Paulus das im Epheserbrief Kapitel 5 ausdrückt. In verse 25 he says this. In Vers 25 sagt er dies. He says, husbands, love your wife just the same way Christ loved the church and gave himself up for her. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. As a husband, that's a scary scripture. Als Ehemann ist das eine beängstigende Bibelstelle. Muito assustadora. Yeah, Daniel. Yeah, Daniel. Love your wives the same way Christ loved the church and gave himself up for her. Liebt eure Frauen gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. That he might sanctify her. Damit er sie heilige. Having cleansed her by the washing of the water. Nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad. With the word. Im Wort. So that he might present the church to himself. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde. Splendor without spot or wrinkle or any such thing that she might be holy and without blame. Die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. And then he says this mystery is profound, but I'm saying that it refers to Christ and the church. Dann sagt er, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. So look at this. Schau mal hier. You know, in Revelation, when I've been teaching about the coming of the Lord. Als ich über das Kommen des Herrn in der Offenbarung gelehrt habe, sobre a volta do Senhor. In verse 19, verse 7, it says, the bride made herself ready. Verse what? 19, verse 7. Kapitel 19, Vers 7 heißt es dort, die Braut hat sich bereit gemacht. Se aprontou, se preparou. Think about this. Denk mal darüber nach. If the church is the bride of Christ, then her biggest focus has to be what? Wenn die Gemeinde die Braut Christi ist, worauf muss sie sich dann besonders fokussieren? Christ. Christus. So the church can't make yourself ready for the next program. Die Gemeinde kann sich also nicht für das nächste Programm bereit machen. The church can't spend all her effort into a million things that have to do with the structure. Die Gemeinde kann nicht ihre ganze Kraft in eine Million Dinge stecken, die mit ihrer Struktur zu tun haben. The bride has to continually focus on the bridegroom. Die Braut muss sich weiterhin auf den Bräutigam fokussieren. So the true church of Jesus Christ is constantly trying to find ways to make herself presentable and ready for the bridegroom. Die wahre Gemeinde Jesu Christi versucht also ständig Wege zu finden, sich vorzeigbar und bereit für den Bräutigam zu machen. In 1892. Im Jahr 1982. 1982. I was 21 years old. Ich war 21 Jahre alt. I was already in full-time ministry. Ich war bereits im vollzeitlichen Dienst. And after being in full-time ministry for a couple of years, I went to Bible school. Nach ein paar Jahren im vollzeitlichen Dienst ging ich auf die Bibelschule. Escola bíblica. People usually do it the other way around. Normalerweise machen es die Leute umgekehrt. Eu fiz o invertido. And I loved the church. Ich liebte die Gemeinde. I loved to serve the church. Ich liebte es, der Gemeinde zu dienen. I loved to lead people. Ich liebte es, Menschen anzuleiten. Passionate about preaching the gospel and planting churches. Leidenschaftlich gerne predigte ich das Evangelium in den Gemeinden. Dann hatte ich diese tiefgreifende Begegnung mit dem Herrn. Er sprach zu mir durch den Abschnitt aus dem Leben von Johannes dem Täufer. Als er verstand, dass er nicht der Bräutigam war, you know, the Lord said to me, Reinhard, the bride belongs to the bridegroom and I'm the only bridegroom. Never act like the church belongs to you. Der Herr sagte zu mir, Reinhard, du weißt, dass die Braut dem Bräutigam gehört. Ich bin der einzige Bräutigam. Verhalte dich niemals so, als gehöre die Gemeinde dir. You know, we as leaders, we can so quickly think it's our church. Wir als Leiter können so schnell denken, dass es unsere Gemeinde ist. We can think we're responsible for her. Wir können denken, dass wir für sie verantwortlich sind. We can think that we own her. Wir können denken, dass wir sie besitzen. Listen, the bridegroom wants his bride back. Hör zu, der Bräutigam will seine Braut zurück. As a church, we are the bride of Jesus. We are not the bride of a pastor, leader, an apostle, a prophet or anybody else. Als Gemeinde sind wir die Braut Jesu. Wir sind nicht die Braut eines Pastors, Leiters, Apostels, Propheten oder sonst von jemandem. Apostle Paul understood this so profoundly. Der Apostel Paulus hat das sehr tiefgreifend verstanden. Look in 2 Corinthians 11, verse 1. Schau in 2. Korinther 11, Vers 1. Paul says, I wish that you would bear with me in a little foolishness. Paulus sagt, möchtet ihr mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen? Um pouco mais na minha loucura. Do bear with me. Habt Nachsicht mit mir. I feel a divine jealousy for you. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Porque zelo por vós com zelo de Deus. For I have betrothed you to one husband to present you as a pure virgin. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Denk darüber nach. Paulus sagte, ich bin so voller Leidenschaft, so eifersüchtig. present you to the bridegroom. Ich möchte euch den Bräutigam präsentieren. Paul understood they never belonged to him. Paulus verstand, dass sie nicht ihm gehörten. They belonged to only one, and that was the bridegroom, Jesus Christ. Sie gehörten nur einem, dem Bräutigam, Jesus Christus. So think about it. Denkt darüber nach. Do you know that means we are in the process of being formed into perfect brides? Das bedeutet, wir befinden uns in einem Prozess, in dem wir zu einer perfekten Braut geformt werden. Do you know what? Weißt du was? I love Daniel and Annalegia so much. Ich liebe Daniel und Annalegia so sehr. Annalegia spent many months preparing herself for that wedding. Annalegia hat viele Monate damit verbracht, sich auf diese Hochzeit vorzubereiten. CrossFit. Diet. Diät. Finding the right photographer. Den richtigen Fotografen zu finden. Make-up. Wedding dress. Hochzeitkleid. Diet. Diät. I mean, what's going on? Was bedeutet das? Her focus is that one moment when she will be the bride of the beautiful man. Sie fokussiert sich auf diesen einen Moment, in dem sie die Braut dieses schönen Mannes sein wird, Daniel. Think about it. Denk mal darüber nach. Since we, the church and the bride of Jesus, our focus constantly have to be beautiful to him and not to anybody else around. Da wir als Gemeinde die Braut Jesu sind, muss unser Fokus ständig darauf liegen, für ihn schön zu sein, nicht für irgendjemand anderes um uns herum. Our allegiance belongs to our bridegroom alone. Unsere ganze Aufmerksamkeit gehört allein unserem Bräutigam. Paul understood that. Paulus hat das verstanden. You, we together are his bride. Du und wir zusammen sind seine Braut. Interessanterweise sagt die Bibel, dass er das Haupt des Leibes ist, also der Gemeinde. My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. If you have enjoyed everything that you've learned from us. Wenn dir gefällt, was du von uns gelernt hast. And if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available. Und du dich fragst, ob dies das einzige ist, was wir haben oder ob es noch weitere Informationen gibt. We have a whole bunch of wonderful resources. Wir haben eine ganze Reihe wunderbarer Ressourcen. We have different courses. Wir bieten verschiedene Kurse an. We have a mentoring group. Wir haben eine Mentoring-Gruppe. We have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. Wir haben eine erstaunliche Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. We have a great association that builds orphanages here in Brazil. Wir haben einen großartigen Verein, der hier in Brasilien Waisenhäuser baut. We have wonderful books that are life-changing. Wir haben wunderbare Bücher, die Leben verändern. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people, wenn du wissen möchtest, was wir alles tun, um Jesus und den Menschen zu dienen, click on the link on the screen. Klicke auf den angezeigten Link. And you will be directed to the place where we have all the other wonderful resources. Und du wirst zur Seite weitergeleitet, auf der du all die anderen wunderbaren Informationsquellen findest. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen.